Er sagte: Greuel und Zorn von eurem Herrn überfallen euch nunmehr. Wollt ihr denn mit mir über Namen streiten, die ihr genannt habt, ihr und eure Väter, für die Allah aber keine Ermächtigung offenbart hat? So wartet ab. Ich gehöre mit euch zu den Abwartenden.